Der Thema ist Eduard Bernstein, seine linken Kritiker und die Debatten von heute. Wir werden hier kein Bernstein-Theorie-Seminar machen. Dazu wäre meine Expertise womöglich auch zu schwach, sondern es geht mir eigentlich eher um einen politischen und rezeptionsgeschichtlichen Ansatz. Das Thema ist sehr weit, ist ein sehr weites Feld. Wir werden hier weder einmal um das ganze Feld rumlaufen können, wir werden nicht mal eine Seite voll abschreiten können, aber vielleicht können wir ein paar Steine auf dieses Feld werfen und dann gemeinsam darüber diskutieren, ob und in welcher Weise das, was ich jetzt hier vorschlage und sage, sinnvoll ist. Zwei Einschränkungen vorweg. Es ist kein wissenschaftlicher Vortrag. Ich habe es kurz gesagt, da ist vielleicht man bei der Hellen Panke was anderes gewohnt. Es ist ja hier sozusagen einer der Orte linken theoretischen Denkens. Ich bin auch viel zu sehr Journalist. Und die zweite Einschränkung, es wird hier auch keine neue Bernstein-Lehre verkündet. Es wird auch nicht anempfohlen, dass es so eine zu erarbeiten wäre. Es soll nicht versucht werden, Bernstein und sein Denken für irgendeine Organisation in Beschlag zu nehmen, sondern eigentlich nur angeregt werden, dass eine Befassung mit einem Theoretiker nützlich sein kann, der uns den Spiegel vorhalten kann, durch den wir selbstkritisch bestätigend, ergänzend oder ablehnend auf unsere eigene Geschichte als Linke, auf wichtige Begriffe und vielleicht auch auf die Kultur des Umgangs blicken können. Auf die Veranstaltung, als sie angekündigt worden ist, twitterte umgehend jemand, vor ein paar Tagen war das, Zitat, Bernsteins Politik musste notwendig scheitern und hat in letzter Konsequenz zur Ermordung von Luxemburg und Liebknecht geführt. Es handele sich um undialektischen Schwachsinn, der jetzt, Zitat, nicht wieder ausgegraben werden sollte. Nun gut, wir graben hier doch ein bisschen. Ich finde, es ist eine relativ typische, sage ich mal, Sicht auf Bernstein, die von sich selbst als einem linken Standpunkt ausgeht. Ob es einer ist, ist eine andere Frage. Das trojanische Pferd der Bourgeoisie, der Marxismusverräter, der Mann, der die SPD intellektuell nach rechts geführt hat, der praktisch so eine Art Verursacher von Ersten Weltkrieg, Bad Godesberg und Agenda-Reform war. Dass dem nicht ganz so ist, kann man vielleicht danach bewerten, wie die Sozialdemokratie, die diese Agenda-Reform ja tatsächlich ins Werk gesetzt hat, mit ihm umging. Dazu will ich eine kleine Anekdote erzählen. Im August 2010 hat der seinerzeit rot-rote Senat klammheimlich entschieden, das Ehrengrab von Eduard Bernstein, gelegen relativ nah an seinem Wohnort, wohnt im bayerischen Viertel, in Sichtweite übrigens zu Bebel. Man wollte dieses Grab, ich weiß nicht, wie viel Geld dafür nötig ist, 380 Euro im Jahr oder so, einsparen. Es war ein, Zitat, Ergebnis bürokratischer Prüfroutine, denn Ehrengräber kosten Geld. Da musste man gelegentlich gucken, wer unter dem Grabstein ruht und ob es sich noch lohnt, dafür Steuergelder auszugeben. So hat es damals der Tagesspiegel berichtet. In Berlin hat damals die SPD regiert. Sie war zunächst offenbar nicht der Meinung, dass es sich dafür lohnt, noch Geld auszugeben. Das mag auch damit zusammenhängen, dass der inzwischen aufgegebene Friedhof, der ist noch begehbar, direkt an der Autobahn liegt und das ist ja vielleicht ein teures Bauland oder so. Erst 2016 bekam Bernsteins Stätte wieder den Ehrengrabstatus. Ich habe das Grab zweimal besucht. Man kann nicht sagen, dass es ein Wallfahrtsort reformistischer Politiker ist. Und bei der Gelegenheit kann man auch ein bisschen die Basis der Sozialdemokratie mal loben. Es war eine kleine Gruppe von sozialdemokratischen Basisfrauen aus dem bayerischen Viertel, die sich darum bemühten, dass die SPD dann doch zum Glück mitbekam, dass man so nicht umgehen kann mit Bernstein. Aber es ist ja typisch. Also es ist ein Verhältnis zu einem der wahrscheinlich wichtigsten theoretischen Weggefährten dieser Partei zwischen 1880 und 1910, dem man zwar an Schaufensterreden und bei Jubiläumsveranstaltungen in Beschlag nehmen kann, um damit alles und jeden zu legitimieren. Aber auch das ist eine Herangehensweise an Bernstein, die mit dessen Überlegung, mit seinem Ansatz, mit seinem, vielleicht auch mit der Kultur dessen, wie er ans Denken heranging, gar nicht so viel zu tun hatte. Und ich wage auch die Vermutung, dass wenn Sigmar Gabriel ist der letzte SPD-Vorsitzende, der sich in einem Erinnerungsbeitrag lobend zu Bernstein äußerte, wenn ich sage, er hat ihn wahrscheinlich nicht gelesen. Man muss sich, finde ich, das einfach mal vorstellen. Bernstein war einer der bedeutendsten, sicher auch umstrittensten, aber ebenso bekanntesten Theoretiker der Sozialdemokratie. Seine Werke erlebten Auflagen, von der andere träumten. Er war einer der letzten, den Karl Marx noch persönlich kannten. Es sind ja alles Sachen, die normalerweise ausreichen, um in vielen Denkmälern verewigt zu werden. Als Bernstein 1932 starb, liefen Zehntausende Berliner hinter seinem Sarg. Es war, glaube ich, die letzte größere Ehrerbietung, die er erfahren hat. Es gibt heute weder eine wissenschaftliche Einrichtung, die sich dezidiert mit seinem Werk befasst. Das Werk ist editorisch immer noch nicht zusammengetragen. Es gibt, wenn man so will, nicht einmal eine, wie ich finde, politischen Ansprüchen genügende Biografie. Es gibt zwar eine, die 1993 erschienen ist, die ist auch gut, die ist auch sehr lesenswert, aber es ist eine Biografie, die sich eben doch stark auf den politischen Werdegang und weniger auf eine Auseinandersetzung mit seinen Werken bezieht. Es gibt eine ganze Reihe von Standardwerken, können wir vielleicht nachher noch, wenn Interesse ist, darüber reden. Die sind aber auch alle bis in die, na, die letzten sind so 1978 erschienen, das ist ja auch ein Ausdruck dafür. Es gab 84 in der DDR noch ein vergleichsweise umfangreiches Werk, dazu vielleicht auch später noch. Aber eine Auseinandersetzung, die eigentlich der Bedeutung, die der Mann damals hatte, angemessenen Form gibt es nicht. Und weil die Bernstein-Gesellschaft genannt worden ist, ich gebe hier ein Geheimnispreis. Diese Bernstein-Gesellschaft ist ein ganz kleiner Versuch von sehr wenigen Menschen, ein gemeinsam privat entdecktes Interesse an dieser Person in eine gewisse Bahn zu lenken. Es ist der Versuch anzufangen, Sachen zusammenzutragen. Wenn man sich vorstellt, dass es nicht einmal eine vollständige Bibliografie seines Werks gibt, unter anderem deswegen, weil halt ein Haufen Kram noch in Amsterdam liegt, zum Teil auch in Lichterfelde im ehemaligen SED-Parteiarchiv, was jetzt dort ist, auch in Moskau sind noch einige Sachen, dann bekommt man so einen Eindruck von dem sehr, sehr merkwürdigen Missverhältnis zwischen alle kennen Bernstein, alle wissen mindestens einen Satz über ihn zu sagen. Es ist entweder ein Lobender, der nichts von seinem Inhalt weiß, oder ein Ablehnender, der von seinem Inhalt nicht wissen will. Und das war's. Vielleicht noch, weil wir bei der Biografie gerade sind, ein kleiner persönlicher Hinweis auf die Frage, warum man sich eigentlich 2018 ausgerechnet mit Eduard Bernstein beschäftigen muss, sogar eine Neue Linke Befassung mit ihm anempfiehlt. Als der Mann 1896 begann, in loser Folge seine berühmten Probleme des Sozialismus in der Neuen Zeit als Artikelserie zu veröffentlichen, war er Mitte 40. Das trifft auch auf mich zu. Und vielleicht ist ja eine gewisse Form, sich mit Dingen, die man bisher als Wahrheit betrachtet hat, dann doch mal kritischer auseinanderzusetzen, schon so eine Gemeinsamkeit. Außerdem muss man auch sagen, Eduard Bernstein ist auch ein großer Journalist und Publizist gewesen, und ich will es nicht auf mich übertragen, aber ich habe auch in dem Betrieb da mal gearbeitet und mache es immer noch. Insofern, das vielleicht zu meinem Motiv, falls das jemand interessiert. Mir ist auch der Widerspruch bewusst, hier einzuladen zu einem gemeinsamen Gespräch über Eduard Bernstein, zum gemeinsamen neuen Nachdenken, aber mir gleichzeitig selber relativ viel Zeit erstmal hier herauszunehmen, um über ihn zu reden. Ich weiß auch, weil ich einige Gesichter hier kenne, dass vieles von dem, was ich jetzt sagen werde, vielleicht auch bekannt ist. Ich bin sogar der Auffassung, dass einige sich besser mit Bernstein auskennen als ich. Das vielleicht als Entschuldigung vorweg, wenn ich an der einen oder anderen Stelle Dinge sage, die Ihnen doch schon oder euch bekannt vorkommen. Ich will es folgendermaßen versuchen, ein paar Anmerkungen zu Leben und Werk und auch zur Rezeption und zu seinen Kritikern, und im zweiten Teil ein paar vorläufige Gedanken, die so in 10 Thesen ich versucht habe, münden zu lassen, warum diese neue Befassung mit Bernstein vielleicht hilfreich sein kann. Geboren am 6. Januar 1850 in Berlin, Schöneberg, Eltern Mitglieder in der jüdischen Reformgemeinde. Bernstein, der Vater war Lokführer. Bernstein Familie, er war, glaube ich, habe es jetzt gar nicht, weil die Zahl so groß ist, er war, glaube ich, war eins von 16 Kindern. 10 haben gelebt, aber 16 oder 15, so streitet man sich. war es, also Sie sind schon, ich hab, wenn ich Nachfragen habe, weiß ich sofort, wohin ich mich hilfesuchend wenden kann. Die Familie war relativ arm, ermöglichte aber Bernstein zumindest bis zum Alter von 16 aufs Gymnasium zu gehen, was, glaube ich, eine relativ wichtige Sache ist. Bernstein hat in zwei Büchern, die dann kurz vor Toreschluss der DDR auch diesem Teil der Bevölkerung der heutigen Gesamtbundesrepublik zur Verfügung gestellt worden sind, 1990 vom Dietz Verlag, sind auch seine zwei größeren biografischen Schriften erschienen. Er erzählt da relativ viel auch über seine Jugendzeit, über vielleicht auch eine schwierige Person. Er war jemand, der durchaus selbstkritisch und zurückhaltend, was die eigenen Qualitäten und so weiter anging. Er bezeichnete sich auch als jemand, der zwar schnell und viel verstand und auch schnell und viel wusste, aber gar nicht so gut war dabei, das in Systeme zu bringen. Er war auch kein guter Redner, dazu kommen wir später noch. Er machte dann eine Lehre als Bankkaufmann, arbeitete bei der Berliner Rothschild-Filiale, machte dort Dinge, die wir heute als Devisentransaktionen bezeichnen würden. Er hatte ein außerordentlich herausragendes Geschick, was das angeht. Und der linke Ökonom Michael Kretke, einige werden ihn auch kennen, hat mal dazu angemerkt, allein dieses Detail aus seinem Lebenslauf sichert ihm den immerwährenden Hass der sogenannten Marxisten. Man könnte hier vielleicht noch anmerken, dass auch die Bernstein-Anhänger nicht frei von Zuspitzung und Vereinfachung sind. Bernstein hatte zunächst große Sympathien für Eugen Düring. Allein das wäre eine eigene Veranstaltung wert. Wir wissen alle, ich will jetzt da nicht keinen langen Exkurs dazu machen, der das natürlich für den Juden Bernstein auch die immer stärker rassistisch und antisemitisch aufgeladene Düringsche Radikalisierung ein Problem war. Selbst als die schon offen zutage trat, hat er sich noch beim SPD-Parteivorstand dafür eingesetzt, oder damals noch nicht SPD, aber beim Sozialdemokratischen, dass man Düring zumindest weiterhin beachten solle. Und hat dann aber, wahrscheinlich ging es vielen so in der Zeit, im Anti-Düring von Engels sozusagen das Buch erlebt, das Buch entdeckt, das ihm, wie er mal schrieb, die Augen öffnete. Er hat es zusammen im Übrigen mit Kautsky gelesen. Gab also auch damals sowas wie Engels-Lesekreise, so wie es heute Marx-Lesekreise gibt. Die waren beide im Schweizer Exil. Und er war zu dem Zeitpunkt allerdings schon Mitglied der Ersten Internationale und war auch in die Sozialdemokratische Arbeiterpartei eingetreten. 1872, also mit 22, begeistert von einer Rede Bebels. Und wenn man die biografischen Schriften verfolgt, bekommt man auch ein ganz anderes Bild von Politik im Alltag und in der Biografie. Also er geht da zu so einer Rede, da spricht der begnadete Rhetoriker Bebel, er ist begeistert, er geht dann auf ihn zu, tritt praktisch noch auf dieser Veranstaltung ein und ist eigentlich, weil er selber nicht doof ist, unmittelbar einer, der im Wahlkampf und als Redner weiterhin mitmacht. Also nicht wie heute, wo man erst den langen Weg über Kreisparteitage und Delegiertenkonferenzen nehmen muss, um einen Parteijob zu bekommen, sondern er war mit Mitte 20 ein vielgefragter Redner, bereitete mit Bebel und Liebknecht den Einigungsparteitag in Gotha 1875 vor und muss dann aber 1878, die Zeit der Sozialistengesetze beginnt, zunächst die Bank verlassen und bald auch Deutschland. Er war dann als 28-jähriger Privatsekretär des Mäzens Karl Hüchberg. Einige werden ihn auch unter dem Namen der Goldonkel der Partei kennen. Hat der früheren Sozialdemokratie mehrere hunderttausend Mark gespendet. Das ist damals wesentlich mehr Geld gewesen, als es heute wäre. Also das reicht nicht. Also heute kann man damit einen Parteitag finanzieren. Das war damals für die organisatorische Entwicklung einer Partei viel mehr wert. Höchberg war Anhänger so eines ethischen Sozialismus, hat etwas, was man vielleicht pragmatische Sozialistik benennen kann, betrieben. Und es sind ja so Elemente, die man auch bei Bernstein später findet, dass Marx und Engels starke Vorbehalte gegen Höchberg hatten, übertrug sich auch auf Bernstein. Es gibt eine Geschichte über so einen Text, der anonym erschienen ist, der im Prinzip aus einer utopischen Perspektive die Geschichte der Bewegung erzählt. Der ist nicht gut angekommen bei Marx und Engels, also in der Sozialdemokratie nicht angekommen. Und nun stand aber in Frage, wer den Sozialdemokrat redaktionell leiten sollte. Und man hatte Bernstein als ins Auge gefasst. Zusammen mit Bebel musste man allerdings erstmal in London vorstellig werden, um den Segen der beiden Alten zu bekommen. Bernstein bekam diesen Segen relativ schnell, produzierte den Sozialdemokrat dann zunächst von Zürich aus der Schweiz, erwarb sich auch über einen längeren Zeitpunkt wirklich ein großes Ansehen als Journalist, als politischer Autor und geht dann 1888 mit 38 selbst nach London, wirkt dort im engsten Umfeld von Engels und wird vielleicht etwas mehr als nur dessen guter Freund. In der Rezeption eines Teils von Bernstein später wird sehr viel darauf Wert gelegt, zwischen Engels und Bernstein eine große Entfernung zu behaupten. Ja. Engels hätte Teile des Nachlasses aus politischen Gründen zurückgehalten, hätte ja nur darauf gewartet, dass Fritze, wie er ihn nannte, ich habe gerade erst in Amsterdam eine Glückwunschkarte zum Geburtstag von Engels gefunden, gemalt von Kautsky mit einem kleinen Spruch von Bernstein. Ich glaube, diese Beziehung zwischen Engels und Bernstein war viel freundschaftlicher, viel offener und viel enger. Man kann da mehrere Aspekte für ins Feld führen. Erstens ist ja nicht Kautsky, sondern ist Bernstein zum zentralen Mitnachlassverwalter gemacht worden. Es war nicht Kautsky, sondern Bernstein, den Engels für theoretisch so klug hielt, Teile des Marx'schen Nachlasses, die Manuskripte von 1861 bis 1863 zu veröffentlichen. Und natürlich hatten die auch manchen Streit. Wer so ein bisschen die Briefwechsel allein zwischen Marx und Engels kennt und wie die so generell miteinander geredet haben, wird darüber ja nicht verwundert sein. Es waren halt auch Polemiker vor dem Herrn, Leute, die eine große Freude an einer gewissen drastischen Auseinandersetzung hatten, ohne dass dabei politische Bande gleich zerschnitten waren, ohne dass gleich eine persönliche Ebene eingezogen worden ist, die man heute kennt. Und wenn im Rückblick, und ich bin in der DDR aufgewachsen, habe mich auch in meiner, wann fängt man sich an für Geschichte zu interessieren? Naja, irgendwann im Jugendalter auch das eine oder andere gelesen, aber was mir in Erinnerung blieb und was nicht nur in der mehrbändigen Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung unter dem berühmten Autorenkollektivleiter Walter Ulbricht verfasst worden ist, die Behauptung, und die hat auch schon so einen ganz symbolischen Wert, Bernstein hat nur auf den Tod von Engels 1895 gewartet, um dann sozusagen das Erbe der beiden Alten in den Schmutz zu ziehen. Engels und Bernstein und Kautsky waren ja, wenn man so will, das nach dem Tod von Marx und Engels sozusagen so das dynamische Duo der theoretischen ersten Reihe in der Sozialdemokratie und hatten auch eine gewisse Arbeitsteilung. Wir wissen aus dem Erfurter Programm, Kautsky mit der, ich mache mal ein Anführungszeichen, der orthodoxen Analyse der Zustände und einer so ein bisschen auf sozialistische Shangri-La verweisenden Geschichtsmechanik. Und Bernstein, der mit dem praktischen Teil des Programms, also den Aufgaben im Hier und Heute. Wenn man versucht, Bernstein zu verstehen, muss man, glaube ich, seine Londoner Perspektive, also die biografische Tatsache, dass er war 32 Jahre im Exil, dass er aus dieser Perspektive natürlich auf eine Welt blickte, die erstens ein bisschen entfremdet war von der unmittelbaren Parteilogik, was da so an Diskussion und Streit war, hat von außen viel erlebt, aber es ist ja nicht wie heute, dass man mal eben ins Internet guckt, um zu gucken, was die Genossen in Berlin gerade diskutieren, sondern hatte eben auch bisweilen ja eine sehr lange Zeit, bis man dann informiert wurde, ging ins Land. Und was so diesen Londoner Background betrifft, würde ich vielleicht zwei oder drei Sachen für wichtig halten. Natürlich, dort wirkten die Fabier, eine Form englischer Arbeiterbewegung, die nun also auch nicht so sehr auf die Politik des revolutionären Bruchs setzen, sondern, wenn man so will, Sozialreformisten waren oder Sozialreformer. Und Berntschein hat sich viel damit befasst, mit den Schriften. Eine Erzählung über ihn lautet, die Fabier hätten ihn sozusagen vom Marxismus dann abgebracht. Es gibt sogar ein Buch, in dem der Fabier Berntschein heißt es, in dem das sozusagen auf den Punkt gebracht ist. Ich halte das für eine Übertreibung, die schon wieder von diesem Geist der Eindeutigkeit geprägt ist. Also Berntschein auf irgendetwas festzulegen, der so zurückhaltend war, wenn es um geschlossene Systeme, um fertiges Denken und so weiter geht, ist, glaube ich, falsch. Ein zweiter Punkt, der vielleicht in London ihn auch stark beeinflusst hat, war so etwas, was man sozialwissenschaftliche Faktenorientierung nennen kann. Die Kämpfe der englischen Arbeiterbewegung fanden in einer Situation statt, in der allerdings natürlich auf der anderen Seite im Parlament von den Regierenden und so weiter eine Vielzahl von Untersuchungskommissionen, von Parlamentsberichten. Wir kennen es bei Engels in seiner Lage der arbeitenden Klasse in England, zitiert er, dass ausdrücklich Untersuchungsberichte, jährliche Inspektionsberichte, verschiedenste sozialmedizinische Abhandlungen. Und auch Marx war ja in London davon begeistert, wie verfügbar Statistik war, wie verfügbar, also Marx auch als Faktenhuber, der er auch war, und das ist in der Nähe zu Berntschein, die vielleicht auch, kommen wir später noch drauf, womöglich sein Denken mit beeinflusst hat. Und vor allem aber ist es die ökonomische Entwicklung in England, die vielleicht deutlicher als in Deutschland nach der großen Depression, die so von 1873 bis 1895, kann man sagen, währte, ja eine sehr lang anhaltende Phase der Prosperität, des Wachstums, der Expansion, aber auch der Hebung des Lebensstandards der Arbeitenden, bestimmte Entwicklungen, die in der, also eher eine Ausdifferenzierung, was die Klassenlage angeht, als eine Verdeutlichung oder eine Polarisierung. Es gab plötzlich so die Mittelschichten, Angestellte vielmehr, es gab Arbeitende, die Börsenpapiere hatten. Und ich glaube, dass hier ein ganz, ganz zentraler Punkt liegt, auch ein zentraler Punkt in Gegensetzung zu Luxemburg. Ich glaube, Luxemburg war, und ist vielleicht sozusagen, jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen, Luxemburg war davon überzeugt, nicht zuletzt durch umstrittene Mathematik, wie wir heute wissen, dass es bald vorbei ist mit diesem Kapitalismus. Und Berntschein ist zu der Erkenntnis gekommen, dass dem gar nicht so ist, dass der viel wandlungsfähiger, viel andauernder ist und dass vor allen Dingen auch sein Hineinwachsen in die Gesellschaft auch dazu führte, dass so etwas wie der große, vor der Tür stehende Kladderadatsch, auf den man zu warten habe, auf das sozusagen sich die Geschichte dann in den neuen Raum öffne, gar nicht stattfinden wird, sondern viel stärker auch krisenbehebende Politiken in Gang gesetzt worden sind. Und auf die wollte er mit einer bestimmten Politik reagieren. Im Erfurter Programm, den Teil, den Kautsky verfasste, war ja noch von der Naturnotwendigkeit die Rede, die zum Untergang des Kleinbetriebs führen müsse. Das Heer der Proletarier würde nicht nur anwachsen, sondern der Abgrund zwischen den Besitzern und Besitzlosen würde immer tiefer. Und aus einer eher soziologischen, sozialwissenschaftlichen, kritischen Perspektive ist Berntschein ja zu doch eher anderen Überlegungen gekommen. Ich habe es genannt, die wachsende Zahl von Angestellten, die sich ausbreitende Mittelschicht. Und Berntschein macht eigentlich etwas, was ihm selbst unter politischen Rezeptionsbedingungen, die klar auf eine Zurückweisung von Berntschein angelegt waren, ihm immerhin konzidierten, dass in dieser Zeit die Arbeiterbewegung und der Kapitalismus eine neue Etappe eintritt, eine neue Phase beginnt und diese Phase Fragen aufwirft. Und diese Fragen zum ersten Mal in dieser Prägnanz zu stellen, ist Berntschein. Also eigentlich kann man sagen, er ist derjenige, der damit beginnt. Ein zweiter Aspekt spielt eine große Rolle, die reale politische Entwicklungslage der Sozialdemokratie. Also eine Massenpartei, die bei Wahlen als stärkste Formation hervorgeht. 1898 27%, 1903 über 30%. Bernstein war der Auffassung, dass man das, was wir als revolutionären Attentismus heute bezeichnen, einfach nicht angemessen ist. Also er war bestrebt, diesen Theorie-Praxis-Graben zu schließen. Bevor ich jetzt anfange, die ungefähr 500 Punkte aufzuzählen, die, wo man sagen könnte, hier hat Bernstein revidiert, versuche ich es an einigen wenigen Dingen mal klarzumachen. Es gibt, das muss man einfach sagen, von Bernstein kein geschlossenes System, keine neue Weltanschauung oder so. Er machte eigentlich, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, genau bei Marx weiter. Immer wieder alles in Frage stellen, Denken als unabgeschlossenen Prozess, immer wieder die Theorie mit der Wirklichkeit und der politischen Praxis abgleichen, auf vielen Ebenen. Viele davon war bruchstückhaft, auch bei Bernstein, viele davon war auch fehlerhaft. Aber es war kritisches Denken in Bewegung. Vielleicht kann man damit Bernstein am besten auf einen Punkt bringen. Ben hat es schon angesprochen, er wandte sich gegen die Zusammenbruchstheorie. Er hatte dafür, wenn man so will, ein empirisches Argument, das habe ich gerade genannt, die reale ökonomische Entwicklung. Er hatte aber auch ein philosophisches. Ihm schien, dass der Parteimarxismus, und ist vielleicht auch der größte, vielleicht auch absichtliche Irrtum eines Teils seiner Kritiker in der Rezeption, die Behauptung, er hätte den Marx revidiert. Aber er hat ja eigentlich eine bestimmte Form der Marx-Interpretation, die schon, also man eher als Parteimarxismus bezeichnen kann, wenn überhaupt in Frage gestellt. Und die waren so philosophische Spekulationen, Ableitungen aus dem Kapital und so weiter, waren ihm nichts. Er war jemand, der immer versuchte, eine sozialwissenschaftlich fundierte Kritik zum Maßstab und zum Ausgangspunkt des Neudenkens zu machen. Aber richtig ist natürlich auch, dass in der einen oder anderen Prognose auch Bernstein dabei falsch lag. Er hat sich stets und eigentlich recht offen und schon von Anfang an aber auch klar geäußert, dass damit weder der Aufruf zur Absage an den Sozialismus als kritische Methode, auch als Bewegung, sogar als Ziel zu verbinden sei. Er war auch nicht der Auffassung, dass man davon ausgehen müsste, dass der Kapitalismus nun für immer da ist oder die Sache mit der Krisenhaftigkeit falsch sei. An einer Stelle schreibt er, ich will einfach mal so ein Zitat nennen, der Hinweis auf die Abschwächung der Krisen ist aber durchaus nicht als Verteidigung der kapitalistischen Wirtschaft aufzufassen. Er hatte also vielleicht sogar schon ein geheimes Gespür zu einem Zeitpunkt, als er noch gar nicht viel wusste, wie die Reaktionen sein werden, wie irritierend auf eine Sozialdemokratie sein Kritisieren einwirken könnten, die natürlich keine theoretische oder akademische Bewegung war, sondern die einen kleinen Kopf hatte von Denkern, einen noch größeren Kopf von Pragmatikern und von vielen, vielen Leuten, die zwar, auch das kann man ja sozusagen als Argument für Bernstein bezeichnen, die Alphabetisierungsrate lag ja schon Ende des 19. Jahrhunderts bei faktischen 100%, sieht man sozusagen den strukturellen Analphabetismus ab, die aber auch gar nicht so viel las. Wir können uns an Marx erinnern und dessen Enttäuschung 40 Jahre vorher etwa über die nun ja zunächst etwas zurückhaltende Begeisterung, was den Abverkauf des ersten Bandes des Kapitals angeht. Gibt ja einen schönen Brief, weiß ich glaube, von Jenny, wo sie das schildert. Seine Kritik einer vereinfachenden Klassenanalyse hatte auch wieder sozusagen einen empirischen Teil, der also auf die sozialwissenschaftliche Kritik der realen Wirklichkeit abhob, der auch bestimmte Vereinfachungen und ist sozusagen dann der ideologische, philosophische Teil, aber auch ablehnte, das Herhalten des Proletariats als sozusagen automatisches Subjekt, welches einen Geschichtswillen irgendwie mehr oder minder ohne individuelles Interesse, ohne Brüche, ohne Widersprüche ins Werk setzt. Was den empirischen Teil angeht, schreibt er an einer Stelle, auch um dieses Denken nur zu schildern, zu illustrieren, dass die Bevölkerung in Preußen zwischen 1854 und 1895 sich eben verdoppelt hatte. Aber die Schicht der besser situierten Klassen, kann man jetzt vielleicht, du bist ja ein großer Mann der Klassentheorie, auch das ist ja ein etwas unsauberer Begriff, die besser situierten Klassen, gebe ich zu, die hatte sich aber versiebenfacht. Also Dinge, die in der Parteiöffentlichkeit noch eine starke Rolle spielten, also diese ganz einfachen, reduzierten geschichtsmechanischen Vorstellungen, die hat er mal versucht, unter Verweis auf Empirie zurückzuweisen. Aber auch hier, es war nicht Beschönigung der Verhältnisse gemeint oder Fraternisieren mit ihm oder den, na gut, man konnte die Sozialdemokratie jetzt ja zu dem Zeitpunkt, wo, über den wir hier reden, also unmittelbare Jahrhundertwende, konnte man ihr jetzt ja, also man musste ihr jetzt nicht anheimstellen, besondere Radikalität zu bremsen. Die Partei hatte sich ja in ihrer politischen Praxis eher zurückhaltend bewegt. Und Bernstein schreibt dann, der Abstand von oben und unten ist ungeheuer gewachsen und hat das soziale Missbehagen erhöht. Er legt damit eigentlich eine Spur, die uns heute, kann man auch viel drüber diskutieren, also ihm ist die Ungleichheit eigentlich schon ein entscheidendes Kriterium für die Bewertung, ob, und da ist er ja auch bei Marx, ob die Menschen sozusagen dem Entwicklungsstand der Produktivkräfte, auch dem kulturellen Niveau entsprechend Leben führen können. Und wenn die Unterschiede so groß sind, ist das nicht der Fall. Und da blieb er bis zum Schluss ein radikaler und auch immer an Marx orientierter Kritiker der Verhältnisse. Es gibt weitere Punkte, die selber jeder für sich genommen ganze Seminarreihen eigentlich beanspruchen würden, um darüber zu diskutieren. Ein sicherlich, sehr fragmentarischer Versuch war seine Kritik an der Dialektik, am dialektischen Materialismus, den er als metaphysisch bezeichnete. Damit hatte er natürlich sozusagen ins Herz, nicht etwa einer philosophischen Denke, sondern ins Herz einer bestimmten Rezeption, einer bestimmten Vorstellung davon geschossen. Und wenn man so will, am Anfang hat er genannt, dass der Anti-Düring so eine wichtige Umkehrpunkt war in seinem Denken und die Kurzfassung davon, von der Utopie zur Wissenschaft, die ja das sozusagen in einer, wenn man so will, politisch-praktischen Weise zum Flugblatt macht, das marxische Denken. Vielleicht kann man das so sagen, was gut war, weil es sozusagen die Popularisierung voranbrachte, was aber in dem es als Kanon, als geschlossenes System schon dann auch durch den Parteimarxismus verkauft wurde, natürlich nicht mehr zugänglich war für an Widersprüchen, an neuen Erkenntnissen, an der realen Bewegung der Welt orientierte Fortsetzung des Denkens. Ihm war auch eine aus dieser etwas vereinfachenden Marx-Rezeption in der damaligen parteioffiziellen Propaganda und Auseinandersetzung dieser geschichtsmetaphysische Naturalismus, diese Notwendigkeit, mit der alles passieren müsse, gewissermaßen nach einem objektiven, von wem in Gang gesetzten Gesetzes. Er hat an einer Stelle, wir finden einen ganz starken Satz, den sich Linke, und damit ist jetzt nicht nur die gleichnamige Partei gemeint, sondern eigentlich alle, die an der Veränderung der Verhältnisse interessiert sind, hat er mal ganz trocken gesagt, die Menschen sind keine Automaten. Damit rückt natürlich das Individuum viel stärker in den Blick. Da kann man jetzt viel drüber diskutieren. Das macht natürlich Bernsteins Denken anschlussfähig auch für bestimmte individualistische, liberale Ansätze. Ist aber auf einem ganz hohen Niveau ein Ernstnehmen der Menschen, der Einzelnen auch. Und nicht nur ein Blick auf sie als ein historisches Kollektiv. Kritik an der Arbeitswerttheorie, wir haben auf dem Weg hierhin, weil es gibt hier Leute im Raum, die sich weitaus besser damit auskennen als ich, schon ein bisschen gewitzelt. Bernstein hatte etwas, was man, er hatte zum Beispiel einen ganz einfachen Zweifel daran, der darauf hinauslief, auf eine Frage, die er sich selber nicht beantworten konnte. Es gibt ja auch Waren, die da nicht verkauft werden oder die einfach liegen bleiben und so weiter und so fort. Und wenn sich aber der Wert nur im Tausch realisiert, was ist denn damit? Kann eigentlich sozusagen diese Gesamtarbeitszeit-Idee, die Marx vielleicht auch, war sein Reden Bernsteins, eher zur Veranschaulichung eines viel größeren Prinzips benutzt hat. Aber er traf mit solchen Kritiken natürlich ins Herz auch einer Partei und einer Bewegung, der man schon ein bisschen vorwerfen kann aus der rückblickenden Perspektive, dass sie sich im Wesentlichen auf Schriften beruht haben, die noch aus einer anderen Welt des Kapitalismus kamen. Und selbst wenn wir den zweiten und dritten Band, insbesondere zum dritten Band, hat den Bernstein als erster rezensierte, es war eine kritische Rezension, aber eine, die eigentlich Marx viel ernster nahm als diejenigen, die nun unbedingt wollten, dass es zum Abschluss und damit ein geschlossenes Gesamtwerk wird, dass in dem bernsteinschen Blick der dritte Band eigentlich zeigt, dass Marx zu einem späteren Zeitpunkt mit den Grundannahmen, die zu Beginn dieses Arbeitsprozesses am Kapital verbunden waren, eigentlich selber nicht mehr glaubte und das einfach begrifflich nicht auf einen Nenner bringen konnte. Und dass dann Engels daraus noch zwei Bücher gemacht haben, über die sich heute viele, viele, viel klügere Menschen als ich noch sehr viel streiten können. Und es gibt Schulen, die gegeneinander sind und die, was gibt's, die substantialistische Theorie der Wertschule und die und so weiter und so fort. Aber das, wie gesagt, nur als kurze Skizze von einigen Kritiken, die sozusagen im Zentrum dessen steht, was als Revisionismus allerdings gar nicht mehr in Wirklichkeit, das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, eine Auseinandersetzung mit dem Dissens zwischen Bernstein und anderen Schriften war, sondern sich relativ stark verselbstständigt hatte, dass wir als Linke mit diesem Begriff Revisionismus über so lange Zeit also erhebliche rückblickende Probleme haben, weil er gegen jeden und alles einfach am Ende wie so eine Kampfvokabel in Stellung gebracht werden konnte, ob das ökonomische Reformüberlegungen in der DDR waren, ob es später, ich meine, man muss sich ja mal die Revisionismusdebatten dann, bei den Jusos angucken, da warst du sozusagen schon Revisionist, wenn, keine Ahnung, die Freundin vom benachbarten Ortsvorsitzenden auf deine Seite gezogen hattest und so weiter und so fort. Und es waren ja nicht nur lustige Dinge dabei, es sind viele Menschen und viele Biografien, auch vor allen Dingen viele theoretische Ansätze für sehr, sehr lange Zeit in den Orkus des Verschwindens gebracht worden, und zwar selbst bei Leuten, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, da komme ich später noch dazu, die sich so eine autoritäre Sozialismusvorstellung gar nicht zu eigen machen. Aber es wirkt nach, auch dieses verengte Bernstein-Bild wirkt sehr stark nach. Bernstein hat sich über alles und jeden geäußert. Er war auch jemand, der gerne seinen Senf durchaus dazu gab. Er hatte die Mittel dazu. Er war, wie ich das schon gesagt habe, einer der wichtigsten Publizisten. Über zum Beispiel seine Vorstellung zur Kolonialfrage würde man heute natürlich deutlich den Kopf schütteln. Er sprach dem sozusagen so eine Art progressiven Charakter zu, weil wenn der entwickeltere Kapitalismus anderer Länder die ärmeren und unterentwickelten Gebiete heimsucht, dann läge daran sozusagen Entwicklungspotenzial. Wir würden heute sicherlich ein bisschen anders darüber reden. Er kehrt jedenfalls 1901 als eigentlich praktisch letzter verfolgter Sozialdemokrat nach Deutschland zurück, mit Motteler zusammen. Wenn man so, der kam ein bisschen später, aber also es gibt da auch in der Forschung, das muss man zurückhaltend sein, während sozusagen die Anti-Bernstein-Rezeption aus der Tatsache, dass Motteler nicht gleich mitkam, ein Argument gegen Bernstein machte, gibt es die Pro-Bernstein-Rezeption, die durchaus zu behaupten weiß, dass Bernstein die Sache mit seiner Rückkehr verknüpft hat. Denn die Aufhebung des immer noch laufenden Haftbefehls, die Genossen in Berlin konnten zu der Zeit schon wieder fröhlich auf ihren Festen reüssieren, ist nach der Wahl, nachdem Bernhard von Bülow die Regierungsgeschäfte übernahm, und Bülow hat später in seiner Lebensbeschreibung natürlich, wenn man so will, zu erkennen gegeben und Wasser auf die Mühlen der Bernstein-Kritiker gekippt, indem er sagte, natürlich habe ich mir was davon versprochen. Erstens ist es nicht gut, wenn die Sozialdemokratie so etwas wie einen Märtyrer hat. Das ist, trägt der Radikalisierung vielleicht bei, oder Und zweitens versprachen sich ja nicht nur die Bürgerlichen, wie man so schön sagt, etwas von der Rückkehr Bernsteins, sondern auch ein Teil der, wenn man so will, nur Reformisten in seinem eigenen Lager, auch ein Teil der Gewerkschaftsbürokratie. Wenn der Bernstein zurückkommt, diese helle Lichtgestalt der Reform, dann wird die Partei endlich von ihrem revolutionären Ballast gereinigt. Das ist sozusagen von rechts eine Erwartung, aber auch zum Teil innerhalb der Sozialdemokratie. In Wahrheit hat Bernstein diese Erwartung enttäuscht, aber es wurde genau das Gegenteil in den beiden Rezeptionen, dazu komme ich gleich, gesagt. Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie waren zu dem Zeitpunkt schon erschienen, also die Zusammenfassung seiner Artikelserie Probleme des Sozialismus. Bernstein hat sich damit unglaublich schwer getan. Bernstein wollte dieses Buch eigentlich nicht schreiben. Freunde von ihm, die nun immer auch darauf verweisen konnten, dass er nun die Partei in Unruhe versetzt hat und die Partei nun ein Anrecht darauf habe, nun endlich diese Kritik als geschlossenes System, da ist halt wieder dieses Denken, man kann nur geschlossene Systeme ertragen. Bernstein war sehr zurückhaltend, was das betrifft, hat aber diese Schrift am Ende vorgelegt. Und ich glaube, wenn man insbesondere seine autobiografischen späteren Überlegungen dazu sich vor Augen führt, dann war ihm zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon dann doch klar geworden, in welcher politischen Lage seine Artikel in Deutschland wirkten, während er in London von dieser Wirkung vielleicht gar nicht so unmittelbar etwas mitbekam. Natürlich haben sich die rechts von der Sozialdemokratie stehenden Kräfte einen Heidenspaß daraus gemacht, auch die Publizistik immer wieder zu schreiben, wenn also schon einer der wichtigsten Theoretiker der Sozialdemokratie jetzt gegen Marx agiert, was Bernstein gar nicht gemacht hat, aber es war ja sozusagen schon Teil des auch in der Sozialdemokratie entstehenden Anti-Bernstein-Bilds, dann lag dem etwas inne, was Bernstein gar nicht wollte. Er ist davon ausgegangen, dass seine Auseinandersetzung mit dem theoretischen Fundus eine Auseinandersetzung ist, die vor allen Dingen so einen kleineren Kreis der Parteiintellektuellen betrifft. Er war auch jetzt nicht unmittelbar der Auffassung, dass man daraus Massenschriften machen muss. Er wollte aber vor allen Dingen eins ganz und gar nicht. Er wollte nie, dass die Bewegung in irgendeiner Weise gespalten wird an so einer für ihn am Ende dann doch gar nicht so wichtigen Frage. Wird auch dann in seiner Biografie deutlich, nach den Kriegskrediten, komme ich gleich kurz dazu. Eugen Richter, den will ich hier einfach mal als einen derer nennen, die als, als Lautsprecher sozusagen in einer rechten Bernstein-Jubelei dazu führten, dass die Kritik innerhalb der Sozialdemokratie an Bernstein so weit wie eine Bestätigung fand. Der war so Manchester-Liberaler, aber gleichzeitig auch so ein Bismarck-Kritiker. Später war er bei den Freisinnigen, also innenpolitisch zumindest linksliberal. Und er war sozusagen der publizistische Gegenpart von Bebel. Und der hat viele, viele Texte geschrieben, die genau dieses Problem, wenn der große Bernstein jetzt schon von Marx abfällt, dann ist die Sozialdemokratie auch bald dabei. Und deswegen war vor allen Dingen Bebel angespitzt und angefeuert, doch in der Partei eine Bewegung zu forcieren, die sich also bis zu Ausschlussgedanken, die Bebel hegte, aber nicht verfolgte, bis zu Ausschlussforderungen, die Luxemburg aussprach, obwohl sie später mit dem berühmten Spruch Freiheit ist immer die der Andersdenkenden bekannt wurde. Wenn natürlich auch 1922 in ganz anderen Bezügen in ihrer Kritik der bolschewistischen Revolution. Und Bernstein, auch in den Auseinandersetzungen innerhalb der Führung der Sozialdemokratie, spielte das eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich will es hier nennen, weil es vielleicht etwas ist, worüber wir sonst nicht in politischen Begriffen sprechen. Das Gefühl der Partei war verletzt. So, und das ist natürlich ein gasförmiger Aggregatzustand, der entzieht sich ja jetzt auch ein bisschen der Auseinandersetzung. Und im Wesentlichen kann man es eigentlich an der Rezeption eines seiner berühmten Zitate, die gern verkürzt, noch lieber, noch verkürzter, gegen ihn ins Feld geführt worden. Ich will es einfach mal vollständig vorlesen. Und eigentlich der erste Teil ist der, der gegen ihn ins Feld geführt wurde. Ich gestehe es offen, ich habe für das, was man gemeinhin unter Endziel des Sozialismus versteht, außerordentlich wenig Sinn und Interesse. Dieses Ziel, was immer es sei, ist mir gar nichts, die Bewegung alles. Abfall vom Sozialismus als Ziel und so. Genau, es geht noch weiter und das ist der zweite Teil und der kommt jetzt. Und unter Bewegung verstehe ich sowohl die allgemeine Bewegung der Gesellschaft, das heißt den sozialen Fortschritt, wie die politische und wirtschaftliche Agitation und Organisation zur Bewirkung dieses Fortschritts. Und also auch wenn ich mich jetzt hier vielleicht weit aus dem Fenster lege, daraus kann man jetzt nicht eine vermeintliche Absage an den Sozialismus irgendwie herauskonstruieren, sondern man ist ja viel eher bei dem ebenfalls berühmten Zitat, welches Marx in dem noch berühmteren Brief an Bracke schreibt, jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Programme. Also er ist viel stärker auf die lebendige Bewegung des, ist das ja schon fast um 8? Naja. So, ich will jetzt ganz kurz ein paar Punkte der klassischen linken Kritik an Bernstein, die sich in der DDR-Rezeption und auch im antirevisionistischen Lager in der Bundesrepublik verselbstständigt hatten und auch eigentlich kaum praktisch noch änderten. Deshalb, es reicht eigentlich, wenn man sozusagen diese historische Debatte sich vor Augen führt. Anfangs machte diese Artikelserie kaum Aufsehen. Franz Mehring war wohlwollend und Zitat, eine kritische Revision der von Engels und Marx gewonnenen Resultate sei ratsam. Kautsky, das ist die Fortsetzung dessen, was Engels und ich begonnen haben. Die Artikelserie sei zunächst äußerst sympathisch, schreibt er später. Es gab ein paar praktische Bedenken, die auf diesen gerade von mir genannten Moment des politischen Gefühls einer Bewegung hinliefen, wo ihm dann Genossen sagten, Leute, also der berühmte Spruch, weiß ich gar nicht, von Adler oder von Auer, ich weiß es gar nicht, Ede, sowas denkt man, aber sowas spricht man nicht aus. Ja. So, aber zur gleichen, Viktor Adler hat, und da glaube ich, hat er eine Kritik, die durchaus richtig ist, zu Bernstein gesagt, also weißt du kommst hier mit, arbeitest dich ja an einem Revolutionsbegriff ab, den, Zitat, außer ein paar alten Polizisten niemand mehr im Kopf hat. Und darin liegt sicherlich auch sozusagen eine Schwierigkeit sozusagen in einer bestimmten Auseinandersetzung Bernsteins. Bernstein hat sich natürlich mit einem schon gefügten, mit einem gefügten Kanon auseinandergesetzt, der zwar da war wie so eine Traditionsfolie, aber in der unmittelbaren Auseinandersetzung, man denke insbesondere an die Gewerkschaftspolitik und so weiter, ja nicht so eine große Rolle mehr spielte. So zur selben Zeit, Plechanow ist der Erste, der einen Text schreibt, Parvus, Zetkin, Luxemburg waren die dann die erste Welle der Kritik sozusagen entfachen. Die Sächsische Arbeiterzeitung wird so eine Art Anti-Bernstein-Organ zu jener Zeit, im Übrigen scharf kritisiert von Leuten, die dann ein paar Jahre später genauso über Bernstein sprachen. Und da gibt es dann, da bilden sich sozusagen Begriffe heraus, Abschwenken ins bürgerliche Lager, Verrat am Marxismus, die eine dauerhafte paradigmatische Wirkung für diese gesamte Auseinandersetzung haben und die eigentlich nicht mehr weggehen. Bernstein wird dann zum Thema von Parteitagen, nicht etwa seine Überlegungen oder der Inhalt seiner Kritik oder die Theorie, sondern weil sich die Gegner auf ihn beriefen. Das war sozusagen das größte Problem. Und das zweitgrößte Problem war, dass doch jetzt hier nicht einfach irgendjemand mal so eben die gesamte programmatische und theoretische Grundrichtung der Partei in Frage stellen konnte. In Wahrheit war eine inszenierte Empörung, die letzten Endes auf Beschlüsse hinauslief, dass die Sozialdemokratie keinen Anlass sieht, von irgendeiner Position abzurücken. Man mache weiter wie bisher, obwohl man es in Wahrheit ja schon längst nicht mehr tat, sondern sich eben viel stärker anpasste, aber theorielos anpasste. Und das war der Punkt, den Bernstein ja nicht wollte. Ihm war schon eine Form der Anpassung auch wichtig, im Sinne von die Strategien, die Kritik, auch die Ziele, die unmittelbaren Ziele jeweils neu zu bestimmen, aber eben auf der Basis einer ausgearbeiteten und selbst immer wieder in Bewegung bleibenden Theorie und nicht um von irgendetwas abzuschrecken. So, dann kommt Luxemburgs Schrift. Bernstein tritt dann auf Parteitagen auf, da gibt es schöne Anekdoten, auch aus Briefen und Nachlässen von anderen zu finden, wie enttäuscht einige waren. Der Mann konnte nicht mal ordentlich reden, so eine kleine Figur, die da vorne stand, und man kannte nun Leute wie Bebel, der da 3 Minuten brauchte, da kochte der Saal. Die ganze Bewegung selber, LaSalle war auch jemand, der ein relativ starker Volkstribun war, und da kam Bernstein. Und man dachte so, nee, also mit dem wird jetzt hier aber nicht die große neue Begeisterung. Seine Versuche, sich da zu erklären, waren auch schon von 2 Sachen geprägt. Das erste ist eine große Demut, was die Einheit und die Stabilität der Partei angeht. Er wollte da dann irgendwann nicht weiter zündeln. Und der zweite Punkt war, dass ihm, glaube ich, auch mehr und mehr aufging, dass die Auseinandersetzung, die als Revisionismusstreit lief, gar nicht so viel mit ihm zu tun hatte, sondern im Prinzip vorwegnahm schon eine strategische Spaltung, die man ganz gut anhand dieser Frage inszenieren konnte. Und das ist vielfach zurückgewiesen worden, aber ich halte das durchaus für einen Aspekt, den man ja auch, das ist ja auch nichts gegen Luxemburg, aber die Frau kam frisch aus der polnischen Bewegung in die deutsche und hatte natürlich diese Auseinandersetzung auch genutzt, um sich bekannt zu machen und um ihren Flügel sozusagen auch rhetorisch zu schärfen. Und diese Schrift, wenn man sozusagen diese Eindeutigkeit der vernichtenden Sätze über Bernstein, dass das alles nur bürgerliche Zusammenschmiere ist und so weiter und so fort. Eine Sache, die mir völlig unverständlicherweise auf Kritik stößt, aber da komme ich später noch dazu. Die hat so eine paradigmatische Wirkung, die praktisch bis heute anhält. Interessant ist, dass in Sozialreform und Revolution jetzt nicht so viel von Bernstein zitiert wird. Also die Form der Auseinandersetzung ist auch eine über ihn, und das ist gar nicht so unwichtig zu sagen, weil wenn in so einer Schrift wie der von Luxemburg Bernsteins Werk tatsächlich erscheint wie eine antisozialistische Kampfschrift, dann ist natürlich in einem bestimmten Teil, der sich auch auf Luxemburg traditionsmäßig beruft, reicht dann der Verweis auf Luxemburg aus, um die Kritik an Bernstein sozusagen schon zu vollenden, obwohl es gar keine ist. So war es in der DDR. Und interessanterweise gibt es sozusagen wenn man so will, dialektisches Verhältnis zu der rechten Bernstein-Rezeption, die sozusagen, indem sie auch immer wieder vereinfachend erklärte, der will endlich aus der Sozialdemokratie eine Regierungspartei, eine Reformpartei machen, die nun Schluss macht mit der Kapitalismuskritik und mit Marx und der Revolution. Und diese beiden Rezeptionen verstärkten sich natürlich und verselbstständigten sich über dem Werk Bernsteins selbst. Man könnte vielleicht von so einem doppelten Bernstein-Bild sprechen, idealtypisierendes Feindbild und ein Vorbild ohne theoretischen Unterleib. Und das ist eigentlich bis heute geblieben. Wer sich die SPD-Jubeltexte über Bernstein anno 2015 durchliest, findet dort sozusagen ein Vorbild ohne theoretischen Unterleib. Und wer, ich lese dann später noch ein kleines Zitat vor, auch die ein oder andere heutige Bernstein-Erinnerung im Umfeld zum Beispiel der Linkspartei zur Kenntnis nimmt, findet dieses idealtypisierende Feindbild. Man kann es an vielen Aspekten darstellen, aber ich will es mal an einem Punkt machen, weil mir das schon wichtig ist, diese Nicht-Quellenorientierung der Bernstein-Auseinandersetzung zu nennen. Er schreibt eine sehr, sehr wissenschaftliche, aber auch eher für einen kleinen Kreis an methodologisch interessierten Leuten, wie ist wissenschaftlicher Sozialismus möglich. Diese Schrift ist gegen Bernstein sozusagen mit der total vereinfachenden Parole später in Stellung gebracht worden, der habe sozusagen die Möglichkeit des wissenschaftlichen Sozialismus bestritten. Das macht Bernstein aber nicht, sondern er schreibt, der Name wissenschaftlicher Sozialismus habe seine volle Berechtigung, wenn der Begriff wissenschaftlich in ihm eben die im kritischen Sinne als Postulat und Programm aufgefasst wird, als eine Forderung, die der Sozialismus an sich selbst stellt, Ja, und in dem anderen sozusagen ein bisschen von dieser Motivik irgendwie der Heilslehre, der Programmatik, des Motivs in der Bewegung einer Partei, das dürfe man nicht zusammenbringen. Also Sozialismus unterscheiden als kritische Wissenschaft auf der einen Seite, die auf theoretische Erkenntnis hinaus will, und Sozialismus als Bewegung, die ja sozusagen auch unter anderen Präliminarien abläuft. Die Wirkung war von diesem Luxemburg-Schrift aber enorm. Ich würde sagen, bis mindestens in die 70er Jahre in der DDR, bis mindestens 1989, wurde Bernstein mit der luxemburgischen Schablone nachgemalt. Und in nicht wenigen Schriften, wie gesagt, heute ist es auch noch so. Ich will ein Beispiel nennen von Lenin, wo man vielleicht auch sich sozusagen eine Vorstellung davon machen kann, wie das läuft. Lenin schreibt 1890 an Potressow, von dem ich jetzt nicht weiß, wer er ist, aber er hat viele Briefe an ihn geschrieben. Erst zwei Artikel über Bernstein haben mich völlig davon überzeugt, dass ich die bruchstückhaften Artikel Bernsteins selbst nicht richtig verstanden habe und dass er tatsächlich alle Grenzen überschritten hat. Also nicht aus der Auseinandersetzung mit Bernstein selber ist Lenin zu dieser Auffassung gekommen, sondern aus zwei Artikeln darüber. Einer interessanterweise aus der rechten Kritik, nämlich aus der Frankfurter Zeitung, und einer sozusagen eher aus der linken. Aber das Zitat war von 1890 schon? 99, der Brief. Ah ja, weil ich dachte eben verstanden, 1890. Nee, 1899. Ja, schon gewundert. So, ich will ein bisschen noch zum Biografischen zu Ende kommen und bin auch privat sehr stark im Vorfeld darauf hingewiesen worden, dass ich hier nicht überziehen darf. Also ich bemühe mich aus verschiedenen Gründen. Bernstein war ab 1902 mit sehr kurzen Unterbrechungen im Prinzip bis 1928 Reichstagsmitglied. Im Bernstein-Bild fehlt es praktisch völlig. Sieht man einmal davon ab, dass man über seine zunächst tatsächlich ja passierte Zustimmung zu den Kriegskrediten 1918, den konnte er ja nur zustimmen, weil er im Reichstag war, aber dass der dort als Experte für Finanzpolitik, für Außenpolitik eine unglaublich umfangreiche, auch wenn man so will, parlamentarische Arbeit hinterlassen hat, die praktisch unaufgearbeitet gibt. Von Theresa Löwe ist aber auch schon 25 Jahre oder 20 Jahre alt, ein kleines Buch, ein Bändchen eigentlich nur über Bernstein als Politiker. Und in dieser Zeit als Reichstagsabgeordneter muss man schon sagen, relativ schnell geht Bernsteins vielleicht nicht unbedingt Einfluss, aber sein Wirken, seine Öffentlichkeit doch immer mehr zurück. Es wird stiller um ihn, es hängt auch damit zusammen, dass man ihn still macht. Er verliert schnell seine Möglichkeiten, publizistisch zu arbeiten. Also es gibt dann später in den 10er Jahren von ihm händeringende Versuche, in den 20er Jahren noch doch wieder in Zeitungen zu publizieren. Die sind aber inzwischen so stark eingenordet auf irgendwelche Fraktionen innerhalb der Auseinandersetzung der Sozialdemokratie, die alle sozusagen nicht so richtig mit Bernstein warm werden, dass er da wenig Möglichkeit hat. Hat man damit, hat sich sozusagen die Tradition linken kritischen Denkens damit, wenn man so will, selbst genommen hat, kann man in etwa erahnen, wenn man eine Zeitschrift durchblättert, die Bernstein von 1901 bis 1905 herausgibt, die Dokumente des Sozialismus. Das ist etwas, also das sage ich jetzt so ein bisschen aus meiner persönlichen Berufsperspektive, was heute fehlt, was immer wieder gefehlt hat und in dem Bernstein versammelt dort, wie schon gesagt, Dokumente, Forschungsberichte, Programmpapiere der europäischen Sozialdemokratie, der europäischen Linken. Es werden Texte aus der italienischen Partei übersetzt, aus der französischen Partei. Es werden dort Teile aus Marxens Nachlass veröffentlicht, darunter einige Manuskripte aus dem Konvolut, das wir lange Zeit als die deutsche Ideologie, als Kanon begriffen haben, aber auch schon seit einiger Zeit ja wissen, dass dem nicht ganz so ist. Bernstein hat da zum Beispiel die Stirner betreffenden Teile, zum Teil wiederum, ist auch nicht alle überliefert gewesen, zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest nicht zugänglich veröffentlicht. Und es war im Prinzip der Versuch, eine bestimmte Begeisterung, die unter anderem durch Debatten, anarchistische Debatten in den USA nach Europa zurückschwappten, dem wollte er damit sozusagen eine Auseinandersetzung aus der Perspektive Marxens, eben anhand Stirners Werken, entgegensetzen. Und ich habe neulich gelesen in einem Text, der sich mit dem gerade veröffentlichten neuen Megaband, der sich ja im Wesentlichen mit dem Konvolut deutsche Ideologie befasst, in einer Rezension dazu hieß es so beiläufig: Bernstein hatte nur ein oberflächliches Interesse an Stirner und dem Anarchismus. Das mag schon sein, aber es gibt dazu keine Fußnote in dieser Rezension, auch keine Erklärung. Es ist sozusagen eine achtlose Bemerkung, die diesem linken paradigmatischen Bernstein-Bild folgt. Vielleicht unbewusst, aber gegen Bernstein, da kannst du eigentlich immer raufhauen. Das ist so, in diesem Geist erscheint mir, ist das geschrieben. Er hatte, wie gesagt, zunächst noch für die Kriegsgeliebte gestimmt. Später bezeichnet er diesen Tag als den schwärzesten Tag seines politischen Lebens. Bernstein ist davon ausgegangen, dass Serbien und Russland die Aggressoren seien und Deutschland in einen Verteidigungskrieg hineingezogen wird. In dem Moment, wo er dieses Bild, was ja fehlerhaft war, korrigiert, stimmt er auch den Kriegsgeliebten nicht mehr zu. Er ist dann mit Hugo Haase und Kautsky zusammen, die diesen berühmten Aufruf gegen die Burgfriedenspolitik unterschreiben. Das war den Linken allerdings dann auch schon nicht mehr genug. Die haben dann gesagt, ihr machtet ja nur um die Friedensbewegung in der Sozialdemokratie und so weiter sozusagen stillzulegen. Er war einer der wenigen, wenn nicht vielleicht sogar der einzige namhafte Sozialdemokrat, die sich in der Folge in der Kriegsschuldfrage eindeutig positionierte, immer wieder drängte zu sagen, wir müssen als Sozialdemokratie sagen, dass das Deutsche Reich diesen Krieg angefangen hat und dass auch deutsche Arbeiter gejubelt haben. Das tut uns weh, oder ihm zumindest. Er war in einem Parlamentsausschuss lange Zeit und war einer der wenigen, die Reparationsforderungen ans Deutsche Reich, also als Aufgabe der Sozialdemokratie anzuerkennen. In der SPD hatte er damit kaum noch Freunde. Das ist ja gerade von Klaus Gietinger nochmal ein Buch über 1918 erschienen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Überlegungen, wie die Quellenlage ist, aber in einem der Protokolle wird gegen die Judenbande Haase, Bernstein, die sich sozusagen gegen die Burgfriedenssozialdemokratie gestellt hatten. Da wird also auch deutlich, dass er relativ stark auch mit einem unterschwelligen Antisemitismus in der Sozialdemokratie zumindest seit 1905, 1910 irgendwie zu kämpfen hatte. Er macht den Weg in die USPD mit, verlässt die dann nach dem Novemberstreit 1919 wieder Richtung MSPD. Es gibt unterschiedliche Quellenlage zu der Frage, ob er in beiden Parteien Mitglied war. Da mir bisher nur ein Mitgliedsbuch von Bernstein in Amsterdam da aufgefallen ist, aber vielleicht findet man auch noch eine zweite, beseelt davon, auch in einer schwierigen politischen Konfliktlage die Partei zusammenzuhalten, weil ihm das sozusagen auch wichtig war. Er ist als USPD-Mitglied dann in der Regierung der Volksbeauftragten Beigeordneter im Reichsschatzamt, war maßgeblich am Görlitzer Programm von 1921 beteiligt, vielleicht sein letzter großer theoretischer und programmatischer Einfluss auf die Sozialdemokratie. Für eine spätere, ausführlichere Befassung sind meines Erachtens vor allen Dingen die wirtschaftsdemokratischen Teile dieses Programms nochmal auch für heute vielleicht anschlussfähig und zu diskutieren. Wir wissen aber auch, dass dieses Programm dann 1925 schon vom Heidelberger abgelöst worden ist. Bernstein war Stadtverordneter in Schöneberg, auch unbezahlter Stadtrat, hat als Gastdozent eine wichtige Vorlesungsreihe gehalten, 1921, später ein wichtiges Buch von ihm draus geworden, Der Sozialismus I und jetzt, Streitfragen des Sozialismus in Geschichte und Gegenwart. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen Zeit habe, bevor Frank mich Ich bin sehr entspannt, ich lerne so viel wie lange nicht mehr. Vielleicht noch ein Aspekt, der auch ganz spannend ist. Bernstein war in verschiedenen Palästina-Komitees ab den 25er Jahren so engagiert. Also ging es ja darum, eine sozialistisch-zionistische Bewegung zu unterstützen. Auch das hat ihm in der Sozialdemokratie nicht nur Beifall beigebracht. Was war er also? Ich würde sagen, ein skeptischer Denker, ein großer kritischer Journalist, Politiker und Programmatiker, ein demokratischer Sozialist, für den die Demokratie die permanente Revolution war. Diese Passage taucht annäherungsweise schon in dem Problem des Sozialismus auf, aber es gibt dazu ein bisher nicht gehobenes Manuskript in Amsterdam. Der hatte eine Sauklaue, also relativ schwierig. Außerdem ist sein Nachlass also so ein bisschen ungeordnet, fehlen halt oft viele Seiten oder man kann da also nur, ich habe zwar Mittelaltergeschichte auch mal ein paar Handschriften, kundliche Erfahrungen gewonnen, aber die haben ja bei Bernstein nicht weitergeholfen. Aber der Begriff permanente Revolution war nicht gemeint wie in der Begriff des frühen Marx und auch nicht etwa Trotzki später daraus gemacht hatte, sondern ging einfach auch um Demokratie als permanente Revolution und damit eben an einen Wert der Demokratie an sich, an sozialistischen und ja schon natürlich eine Absage an eine bestimmte Form von Revolutionsverständnis, die sozusagen im Bruch besteht. Er war ein Linker, er war auch ein europäischer Publizist und er war ein Historiker und Sozialwissenschaftler. Von Bernstein ist ja eigentlich sozusagen nur bekannt die Artikelserie und die dann daraus gemachte Broschüre. Der Rest wird kaum rezipiert, auch von denen, die sich mit Bernsteins Werk angeblich auseinandersetzen. Aber er hatte erste große, wirklich hervorragende Bücher zur Geschichte der Arbeiterbewegung, der Berliner Arbeiterbewegung, eine hervorragende Studie zur deutschen Schneiderbewegung, sage ich jetzt nicht nur wegen meinem Namen, in zwei sehr, sehr wichtige soziologische Studien zum Streik gemacht. Und er war ja ein großer LaSalle, wenn man so will, Fan, kann man ruhig sagen. Er gibt die Reden und Schriften von ihm heraus und schreibt dann noch auch eine kleine Broschüre oder ist schon durchaus ein Buch, eine Würdigung des Lehrers und Kämpfers, LaSalle. Und dort kritisiert er unter anderem, ich will es nur nennen, weil mich das an eine aktuelle Debatte in der deutschen Linken erinnert hat, er kritisiert dann den Cäsarismus in den Reihen der Partei und ihrer Politik am Hand von LaSalle. Er nimmt da seine letzte Rede auseinander, die letzte Rede von LaSalle. Und eigentlich ist es eine Kritik an einer Politik der Führerschaft, die die unmittelbaren Produzenten als Verfügungsmasse politischer Eigenüberzeugung wahrnimmt, die glaubt, dass die Menschen von Häuptlingen und prominenten Figuren vertreten werden müssen, die Arbeiter ihren Willen so ein bisschen auch abzugeben haben. An Führer, er sprach da von der Gefahr eines linken Bonapartismus und zugegebenermaßen manche Aspekte der Diskussion, die so unter dem Rubrum Neue Linke Sammlungsbewegung, bei der man nur 3-4 Prominente braucht, die dann also eine neue linke Konjunktur in Gang setzen. Das hat mich schon ein bisschen daran erinnert. Auf Mélenchons Gebaren trifft diese spezielle LaSalle-Kritik von Bernstein sicherlich zu. Als allerletztes, bevor es zum zweiten Teil geht. Das sind ja aber nur 10 Thesen, oder? Ja, ja. Die will ich an die Türen halten. Keine Sorge. Will ich einfach nur sozusagen um die Dauerhaftigkeit dieses paradigmatischen linken, in Anführungszeichen, Bernstein-Bilds, will ich etwas vorlesen, was in innerparteilichen Programmdebatten der PDS oder Linkspartei im Jahr 2000 geschrieben worden ist. Die Sozialdemokratie hat sich viele Jahrzehnte von Eduard Bernstein theoretisch leiten lassen. Allerdings für die Praxis stehen dann mehr solche Gestalten wie der Volksbeauftragte Ebert, Innenminister und Bluthund Noske, Autokanzler Schröder sowie Bundespräsident und Vielflieger Bruder Johannes. Ich denke, dass wir nach der Niederlage im Geiste Rosa Luxemburgs und August Bebels zur Erneuerung unserer Partei geschritten sind. Sie waren und sind mit Bernstein unvereinbar. So viel eine kurze Einführung in Bernstein. Und ich lege jetzt schon ein Blatt ungelesen weg, das nehme ich nachher nochmal, damit ihr nicht jetzt hier wegrennt. Aber 10 Thesen, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Warum eine neue Befassung mit Bernstein? Erstens, sie könnte eine gravierende Lücke in der linken Theorietradition und in der kritisch weiterentwickelnden Aktualisierung schließen. Bisher fehlt, ich habe es gesagt, eine Biografie, die der politischen Bedeutung angemessen ist, eine Werkausgabe fehlt. Es gibt nicht mal eine vollständige Biografie, es sind unbeachtete, unaufgearbeitete Briefe, Manuskripte und so weiter zuständig. Eine Linke, die weit auf sich hält, kann sozusagen diesen Zustand eigentlich nicht so belassen. Eine neue Befassung mit Bernstein zweitens wäre auch ein noch nicht völlig ausgelatschter Zugang, kritisch auf die eigene Geschichte zu blicken und keineswegs nur auf Bernsteins Zeit, ich habe es genannt, die höflichen Schaufensterreden zu Jubiläen, die Wiederholung der immer gleichen antirevisionistischen Vorwürfe, das hatte zu allen Zeiten eine gewisse Konjunktur. Ganz kurz, man kann von drei Rezeptionsphasen vielleicht sprechen. Die erste ist die historische, der historische Revisionismusstreit, der zweite und wie ich finde eine sehr interessante, aber auch eigentlich für eine eigene Veranstaltung schon ausreichend, ist die Bernstein-Renaissance in der Bundesrepublik, die so in den 70er Jahren ihren Höhepunkt hat. Gibt da sozusagen der politisch-praktische Ausgangspunkt sind Auseinandersetzungen um die Orientierung der Sozialdemokratie, insbesondere Stichworte Stamokap und hat eine Gruppe von Leuten, die aus dem, wie heißt das, Hochschulgruppe Demokratischer Sozialismus, Heimann und solche Leute, die haben sozusagen versucht dann, aber also einen ernsthaften Anschluss an Bernstein sahen sich aber auch recht bald, während die antirevisionistischen Stamokaps im Prinzip wie Luxemburg sprachen die anderen, um den Einfluss der linken Jusos zurückzudrängen, wie sozusagen die Bürgerlichen zu Bernsteins Zeiten. Da ist aber immerhin, und mir ist ehrlich gesagt kein anderes Beispiel untergekommen, es findet dann eine zum Glück dokumentierte Konferenz 1977 in Bonn statt, in Freudenberg, die also auf einem hohen Niveau war, wo also auch nicht nur Sozialdemokraten unter sich, Schorsch Filbert hat da sozusagen auch einen bestimmten Teil der antirevisionistischen Kritik vertreten, es waren auch einige, man würde heute sagen linke Sozialdemokraten, aber auch solche dabei, die man vielleicht nie als Linke bezeichnet hat, die aber einfach auch kritisches Denken in Bewegung betrieben haben, wie Gesine Schwan, die nun heute sozusagen relativ weit links in dieser Partei steht, die war damals nicht, aber die dort eine außerordentlich interessante Diskussion über viele, viele Aspekte dieser Bernstein-Rezeption hatten. Und die dritte oder zweieinhalbte, kann man vielleicht sagen, Rezeption, Etappe ist eine sehr, sehr kurze, aber vielleicht auch gar nicht uninteressante und auch der Forschung bisher noch weitgehend unbefleckte Diskussion, die 1989, 90, 91 in der sozusagen in der Neuausrichtung von der SED zur PDS, bei der Frage, welche Bezugspunkte sind für uns relevant bei einer neuen programmatischen und sicherlich auch selbstkritischen Rezeption. Wer sich dafür mehr interessiert, darf auf der Webseite der Bernstein-Gesellschaft einen kleinen Text über das Bernstein-Bild in der DDR, welche dort unter der Überschrift Der Verfemte erschienen ist, lesen. Drittens, aus einer neuen Befassung mit Bernstein könnte man etwas über die Mechanismen lernen, die politische Debatten verzerren, in Raster pressen, ihnen themenfremde Eigenlogiken aufzwingen und am Ende auch die Kultur des Streits oft kaputt machen. Detlef Lehnert hat in dieser von mir gerade genannten Tagung auf diese klassische Bernstein-Rezeption etwas Längeres ausgeführt. Und er spricht von einem exemplarischen Fall von ideologischem Geschichtsbewusstsein, von politisch interessierten systematischen Rezeptionsverzerrung. Zitat, die erstaunliche Resistenz einer vorherrschenden Auffassung des Revisionismus gegen historische Prüfungen lasse sich durch ihre dialektische Struktur erklären. Ein in seinen Tatsachenbehauptungen einheitliches Bild der Thesen Bernsteins zerfällt in zwei komplementär verschränkte, gleichsam einen Verdopplungseffekt von Bewusstseinsprägung hervorrufende politisch-weltanschauliche Argumentationslinien. Einerseits waren sozialliberale Autoren bemüht, den Wortführer des Revisionismus als großen Gegenspieler des Marxismus zu intronisieren. Auf diese Weise fiel es den Liberalen leichter, die Kooperation mit einer sich mäßigenden SPD zu rechtfertigen, während Sozialdemokraten mit dem Rückgriff auf ihn vorwiegend das Abwerfen von angeblichen marxistischen Ballast zu begründen suchten. Andererseits wurden eben Bernstein aus dem Blickwinkel der radikalen Linken zur Inkarnation des Sozialdemokratismus, der die Arbeiterbewegung durch bewusste Kurskorrekturen vom Tugendpfad der revolutionären Politik wegführte. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, als ich sonst gesprochen habe. Darin kommt aber zum Ausdruck etwas, was die Kultur politische Auseinandersetzung und zentralen Streitfragen, ich glaube, eminent betrifft. Und wenn ich mir diese Anmerkung erlauben darf, verfolge mit einer gewissen Neugier oder vielleicht mit einer nachlassenden Neugier, aber mit einem gewissen Interesse immer noch sozusagen die Nicht-Auseinandersetzung auch in heutigen linken Parteien. Und dort wird ja über zentrale, grundlegende Fragen auch deswegen nicht gesprochen, weil man zu Recht das Gefühl hat, dass man unmittelbar wieder in gegenseitige Frontstellung verfällt, die eine inhaltliche, theoretische und programmatische Weiterentwicklung ausschließen, sondern eigentlich nur noch im gegenseitigen Ausschluss und Kritikgebaren enden. Viertens, eine neue Befassung mit Bernstein müsste die theoretischen und empirischen Grundlagen der historischen Kritik an ihm selbst in den Blick nehmen. Also wenn gegen Bernstein ins Feld geführt wurde, er hat den Klassenkampf fallen gelassen, er hat sich gegen die Revolution ausgesprochen, er hat die Geschichte machen, Evidenz des Proletariats bestritten, den dialektischen Materialismus kritisiert und so weiter, dann wäre ja heute und weiterhin immer wieder zu fragen, was diese da genannten Begriffe und Kategorien und von anderen schwer verteidigten Begriffe und Kategorien heute für uns als Linke wirklich noch taugen. Der Sendung Frank hat zum Beispiel dazu eine wichtige Broschüre gerade verfasst. Also sozusagen diese Arbeit muss ja weitergehen und man kann sie sozusagen durch die kritische Brille auf die Bernstein-Rezeption selber machen. Dazu gehört auch die Frage, ob es und welche Qualität sozusagen ein Ismus hat. Also er neigt sozusagen in einer gewissen Weise automatisch dazu, autoritär zu werden als geschlossene Weltanschauung, aber gleichzeitig ist der Ismus auch etwas, was ich vorhin mit dieser Gefühlsebene der Politik angesprochen habe, natürlich etwas, was so im Alltag handlungsanleitend, orientierend ist. Alex Dimirovich hat in einer Zeit, in der bei der Frage, ob nach 200 Jahren Karl Marx noch Aktualität und so weiter zu entdecken ist, man ja praktisch überall spricht, ja, natürlich ist das noch aktuell, aber eine Weltanschauung wollen wir daraus nicht wieder machen. Damit ist aber ein Problem markiert. Wenn diese Weltanschauung fehlt, fehlt vielleicht diese Gefühlsebene. Darüber kann man und muss man nachdenken. Und dabei ist eine Auseinandersetzung mit Bernstein auch wichtig und interessant. Fünftens, eine neue Befassung mit Bernstein könnte endlich und längst überfällig die linke Kritik am autoritär aufgeladenen Revisionismusbegriff aktualisieren und dabei dissidente Denkansätze dem Vergessen entreißen. Die leider verstorbene Helga Grebing hat 1977 das Problem mal so beschrieben, was Revisionismus ist, meinen viele zu wissen, nur wenige verstehen darunter jeweils aber das Gleiche. So, es führt natürlich zu relevanten Problemen linker Theoriearbeit und Praxis. Bestimmte alternative Ansätze, die von den jeweiligen Orthodoxien abweichen und Überlegungen, werden zum Verschwinden gebracht, einfach dadurch, dass jeder glaubt, schon zu wissen, wie das Urteil aussehen kann. Man eignet sich auch die Texte nicht mehr an. Und die englische Ökonomin John Robinson hat mal bekanntermaßen den Marxismus als Opium der Marxisten bezeichnet. Grebing greift dieses Zitat auf und sagt, ja, und der Revisionismus ist ihr täglich Brot. Eins, was ich jetzt noch heranführen würde, mit dem vor allen Dingen auf andere geschmissen wurde. Aber man käme ja mit Bernstein tatsächlich viel eher wieder an Marx, dem eigentlichen Revisionisten, dem großen sich selbst immer wieder in Frage und stellenden sich selbst überarbeitenden nahe, sodass man eigentlich ja die Frage stellen könnte, warum zum Beispiel Leute wie Lenin oder Stalin, die also ja nun echte Revisionisten in diesem Blickwinkel waren, nicht als solche bezeichnet werden. Dafür aber jemand wie Bernstein, der viel unmittelbarer bei Marx ist, das Prozesshafte, das Widersprüchliche, das sich in Frage stellen beinhalten muss, das geht mit Bernstein, glaube ich, wunderbar. Sechstens, eine neue Befassung mit Bernstein könnte dazu anregen, aktuelle Lücken im Theorie-Praxis-Verhältnis der Linken aufzuspüren und womöglich zu schließen. Auch hier ist nicht nur die gleichnamige Partei gemeint, sondern auch andere, dem im weitesten Sinne der sozialdemokratischen Matrix zuzuordnende Organisationen, sind ja zum Teil gerade dabei, ihr Theorie-Praxis-Lückenproblem zu bearbeiten. Das passiert in einer nicht immer konstruktiven Weise oder es passiert gar nicht. Man weicht aus auf den Begriff von Erneuerung. Aber es ist schon so, dass wenn man sich mit Bernstein auseinandersetzt, kommt man ja an diesen Punkt, da passiert etwas Neues, der Kapitalismus tritt in eine Entwicklungsphase, die wir begrifflich erstmal auf den Punkt bringen können, um dann daraus politische und strategische Schlüsse zu ziehen. Ich glaube, dass in solche Denken in der Linken etwas zu bestärken heute ganz wichtig ist. Siebtens, eine neue Befassung mit Bernstein könnte der sozialwissenschaftlichen und ökonomiekritischen Empirie in der Linken etwas Auftrieb wieder verschaffen. Ich habe an anderer Stelle mal einen kritischen Text zu etwas geschrieben, was ich immer Schlimmerismus nennen möchte, nämlich eine Haltung, die vor allen Dingen auf sowas wie suitable news, also auf die Teile der Wirklichkeitsbeschreibung sich ausschließlich beschränkt, die sozusagen an dem eigenen politischen Raster wirksam sind. Natürlich ist Armut ein relevantes Problem, aber man muss sich die Frage stellen, ob es für linke Parteien sinnvoll ist, immer von der grassierenden, weiter zunehmenden und schlimmen Armut zu sprechen. Erstmal ist es ein relationaler Armutsbegriff, von dem wir heute reden. Und zweitens geht ja dabei so ein bisschen aus dem Blick, dass erstens die Art, wie wir über Sachen reden, also die Begriffe, die wir von ihnen haben, Brecht spricht darüber, auch die Griffe sind, mit denen wir Wirklichkeit bewegen können. Und wenn wir den Leuten die ganze Zeit sagen, dass eigentlich alles immer schlimmer geworden ist, nachdem wir uns 150 Jahre in verschiedener Form als staatssozialistische Versuche, als sozialdemokratische oder gewerkschaftlich orientierte Linke, als Autonome und Linksradikale an der sozusagen Kritik, die ja immer auch auf die Verbesserung der Verhältnisse hinausläuft, laufen soll, wenn sozusagen damit gesagt ist, dass 150 Jahre umsonst ist, wird auch die Bereitschaft von Leuten, sich für eine Veränderung dieser Welt zu engagieren, natürlich gemindert, zumal zweitens es natürlich empirischer Quatsch auch ist. Achtens, eine neue Befassung mit Bernstein sollte sich fragen, was eigentlich so schlimm daran sein sollte, wenn, wie seine Kritiker immer wieder betonten, dessen Theoriearbeit eklektizistisch gewesen sein soll. Und da frage ich mich immer wieder, was soll eigentlich falsch daran sein, bei der immerwährenden Suche nach Orientierung, nach neuen Antworten, nach neuen Theorien, auf Fragen, die es gestern noch nicht gab, sich bei verschiedenen Systemen und Denkschulen zu bewegen, wenn darin doch kluge Ansätze der Wirklichkeitsbeschreibung, die auch zu strategischen Schlüssen führen können, liegen können. Also mehr Eklektizismus wagen. Neuntens, eine neue Befassung mit Bernstein könnte dessen philosophische Suche nach einer Begründung für einen ethischen Sozialismus bei Kant zum Anlass nehmen, nach der ethischen Begründung heutiger linker Politik zu fragen. Dabei muss man nicht bei Kant rauskommen, aber ein kategorischer Imperativ liegt auch, kann ja nicht schaden, wenn man die Welt verändern will. Und der liegt ja auch bei Marx. Bei Marx gibt es eine negative oder sozusagen eine kritische und eine positive Form des kategorischen Imperativs. Er schließt an die Kritik der Religion die Forderung an, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch, na, ihr kennt das Zitat, ich muss mich beeilen, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Das ist dann in der bisherigen Arbeiterbewegung gern auf den ersten Teil hin vor allen Dingen verstanden worden, nämlich die Verhältnisse umzuwerfen, und das ist sozusagen das, wo wir bei der Revolution ankommen. Der im zweiten Teil folgende Imperativ, also was ist eigentlich ein Mensch, der nicht mehr erniedrigt, nicht mehr geknechtet, nicht mehr verlassen und nicht mehr verächtlich ist, könnte ja eine linke Theoriearbeit auch heute wieder ein paar neue Schritte machen, und dass man dabei auch eine ethische Begründung braucht, wenn man immer noch die freie Entwicklung, also für Verhältnisse eintritt, worin die freie Entwicklung, ist der positive kategorische Imperativ bei Marx, eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Und dann kann man Fragen stellen, wie wirkt so ein Imperativ auf die eigene Politik sich aus, auf den Weg dahin. Und vielleicht wird man dabei auch von bürgerlichen Demokraten mehr lernen können, als es bisher zugestanden worden ist. Zehnten und schließlich über den richtigen und erfolgreichen Weg in eine bessere Welt, die manche demokratischer Sozialismus, manche sozialistische Demokratie und manche ganz anders nennen, wird es zum Glück auch in der Zukunft und heute bei sehr unterschiedlichen Auffassungen bleiben. Es ist aber kein Schaden, wenn die Menschen mehr heute davon wissen würden, wie Bernsteins Vorstellung sozusagen evolutionärer Veränderung sozialistischer Vergesellschaftungsformen, sozusagen die im Alten schon aufscheinen und so weiter, gezogen werden können. Dabei geht es mir nicht darum, Bernstein eins zu eins für heute herzunehmen, und den Fehler haben wir auch oft genug gemacht, ihn anzuwenden, sondern man könnte aber mal fragen, ob mit Bernstein nicht eine Annäherung an etwas wie eine politische Ökonomie sozialistischer Form besser zu beantworten ist, die vielleicht ungelöste Frage der vergangenen Periode. Und ich will ein Beispiel nennen, um euch das sozusagen klarzumachen, was ich damit meine. Gerade mit Blick auf transformative Ansätze, wie etwa bei Eric Olin Wright. Da ist man sehr nah, oder da kann man sozusagen von Bernstein und in der Diskussion von Wright und Bernstein sehr viel nennen. Der hat ja eine Sozialismuskonzeption, wo Sozialismus nicht mehr als binärer Gegensatz zum Kapitalismus konstruiert wird, sondern eher auf die Frage hinausläuft, wie sind gesellschaftliche Machtverhältnisse ausgestaltet, die über Allokation, Kontrolle und Gebrauch ökonomischer Ressourcen entscheiden. Das ist eine entscheidende und vor allen Dingen eine Frage der Demokratie, weil es, um mit Wright zu sprechen, und Wright ist da eigentlich auch ein Bernsteinianer, um gesellschaftliche Handlungsfähigkeit gegenüber staatlicher Macht auf der einen Seite, aber auch gegenüber privater Macht aus Eigentumstiteln erzählt und Bernsteins durchaus differenzierende, aber stets verteidigende Haltung gegenüber Parlament, Regierungsfrage, demokratischen Verfahren könnte uns auch dabei helfen, die bisweilen mir jedenfalls erschreckend vorkommende Abfälligkeit zurückzudrängen, mit der von links über das gesprochen wird, was in den letzten 150 Jahren durch unsere Kämpfe maßgeblich auch an demokratischen, an rechtsstaatlichen Standards erst erkämpft werden musste. Thomas Mayer, der in den 70ern sozusagen sicherlich der wichtigste Mann einer Befassung mit Bernstein in der Bundesrepublik war, hat in einem kleinen biografischen Text über ihn mal sinngemäß geschrieben, der Mann hat in einer schwierigen Zeit der Sozialdemokratie durch Widerspruch gedient. Und man könnte sich, wenn man heute in die Politik guckt, doch vorstellen, dass mehr Leute in schwieriger Zeit linken Parteien durch Widerspruch dienen.